Hallo, liebe Wrestlinginfos.de-Verrückten. Hier ist der Thorsten und bei mir ist der Daniel. Und das kann ja nur eins bedeuten: Es ist mal endlich wieder Zeit für den Six-Sided-Talk für TNA. Hallo, Daniel. Hallo Thorsten, hallo an die Zuhörer. Schön mal wieder hier zu sein. Nach längerer Zeit sind wir beiden mal wieder da und geben euch unsere Meinung und ja, wie soll ich sagen, unser Knowledge über TNA. Ja, diese Experten, die beiden Experten sind wieder da. Unser gefährliches Ja, genau, Halbwissen, danke, das fiel mir gerade nicht so ein, aber das wollte ich sagen. ne? Ja, es ist ein bisschen blöd wenn nur zwei Leute TNA dann covern in dem Podcast. Wenn dann einer mal nicht kann, dann kann es durchaus mal zu längeren Ausfallzeiten kommen. Wir wollen aber zukünftig das zumindest so regelmäßig hinbekommen, dass wir die großen Shows, es gibt ja jeden Monat mindestens entweder ein TNA Plus Special oder ein Pay-Per-View, dass wir die auf jeden Fall mitnehmen und mal gucken dazwischen, ob wir da dann auch noch was machen können, wie sich das Richtig. dann zeitlich hinbringt. Gut, und damit wir zumindest die großen Shows, die wir bisher noch nicht besprochen haben, einmal durchgehen, machen wir heute so ein kleines Roundup. Und zwar erst Emergence, dann Victory Road und dann auch die aktuelle Weekly noch, weil da ja auch Signifikantes passiert ist. Richtig. Genau, also war viel los in den letzten Wochen. Kurz nacheinander die beiden Großveranstaltungen, Emergence und Victory Road, weil Victory Road war ja jetzt nicht viel Zeit dazwischen. Ja, und bei dem einen ist ein bisschen mehr passiert, bei dem anderen ein bisschen weniger, aber wir können gleich mal reingehen und schauen, wie sich der Weg zu Bound for Glory gestaltet. Genau, also zuerst fangen wir aber wie üblich mit News und TNA at NXT an. Das hatten wir ja damals so eingeführt. Genau. Na, und bei den News habe ich als erstes einmal die Sache, mancher mag sich ja wundern, warum jetzt plötzlich Casey Navarro an der Seite von unserem guten, ach, jetzt fällt mir sein Name wieder nicht ein. Francis, Alan Francis, Francis. genau, AJ Francis, Entschuldigung, bei First Class an, Auftritt. Rich Swann ist nicht verletzt, er unterzieht sich einer Alkoholkur, also ist in einer Entzugsklinik. Und Genau. wünschen wir ihm natürlich nur das Beste und hoffen, dass er dann auch bald wieder da ist und Teil der First Class sein kann. Richtig, richtig. Das war ja auch wohl nicht das erste Mal, dass er negativ aufgefallen ist und deswegen unterzieht er sich jetzt dieser ja, Kur und diesem Entzug. Aber es ist ja auch immer wichtig, Leuten eine neue Chance zu geben und ja, wenn er jetzt aus seinen Fehlern lernt und auch das erkannt hat. Ich meine, der Schritt war ja dann so einen Entzug zu besuchen. Dann hoffen wir, dass er da auf einem guten Weg ist und in zukünftig dann wieder regelmäßig in den TNA-Shows zu sehen ist. Ja, das hoffen wir natürlich wirklich. Nächste News ist zwei Abgänge von TNA. Jetzt habe ich hier glatt noch in meinen Aufzeichnungen reingeschrieben, verlassen NXT. Das ist natürlich Blödsinn, weil da ist zumindest einer ja schon weg, der Mustafa Ali. Und Giselle Shaw ist auch kein Teil von TNA mehr. Richtig. Mustafa Ali hatte ja eh eine begrenzte Anzahl an Auftritten in seinem Vertrag, die ist jetzt ausgelaufen. Und ja, da ist es aber noch nichts. Hat nichts damit zu tun, dass er zurück zu WWE geht oder dass er, was ich eh für unrealistisch halte im Moment, aber oder dass er zu AEW wechselt, sondern die Auftritte sind einfach ausgelaufen. Man hat jetzt von beiden Seiten keinen neuen Vertrag gemacht und ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass er da nochmal zeitnah oder in etwas entfernter Zukunft wieder bei TNA auftritt. Das hat er selber auch gesagt. Und ja, Giselle Shaw ist jetzt zu Scott D'Amour nach Kanada gegangen, um sich Maple Leaf Wrestling anzuschließen. Ja, jemand anders hat, dem gefällt es ja wesentlich besser bei TNA. Denn auch unser aller World Champion, der Wanted Man Nick Nemeth, hatte ja eigentlich nur einen Kontrakt über 10 Auftritte. Aber er findet es bei TNA so schön, dass er jetzt doch noch bleibt. Ja, Ne? und auch noch alte Weggefährten aus WWE mitbringt. Plötzlich, der jetzt ständig auftaucht. Ach ja. Und Ja, der reiche Clotheslines, Texaner. Genau. Clotheslines aus der Hölle Ja, verteilt, ne? genau. Ja, ne, ob er den mitgebracht hat, na, ich weiß nicht. Aber mal gucken, was da draus wird. Irgendwas Genau. muss das ja geben. Er ist ja jetzt bei den beiden Specials aufgetreten, der gute JBL. Und für irgendwas muss das ja gut sein. Ja, dann erfreulichere Nachrichten. Im Hause Killer Kelly und Myron Reed steht der erste Nachwuchs an. Na, wo ich dann sagen muss, ich wusste gar nicht, dass sie beiden ein Paar sind. Ja, ich auch nicht. Aber gut. Also, umso erfreulicher wünschen wir nur das Beste und vielleicht sehen wir Kelly ja dann doch irgendwann wieder bei TNA. Weil ich glaube, du vermisst sie doch so ein bisschen, ne? Auf jeden Fall. Also es wird Zeit, dass sie zurückkommt, aber jetzt muss sie natürlich erstmal, oder jetzt darf sie natürlich erstmal die Kennenlernzeit dann irgendwann mit ihrem Kind haben, so sobald es dann geboren ist. Und ja, das wird natürlich dementsprechend jetzt auch noch, ich weiß gar nicht, in welchem Monat sie das jetzt bekannt gegeben haben, aber dementsprechend wird sie dann ja auch noch einige Zeit nicht zu sehen sein. Aber das ist ja ein ganz besonderer, schöner Grund. Deswegen wünschen wir den beiden auf jeden Fall alles erdenklich Gute, beziehungsweise den dreien. Und ja, hoffen, dass alles gesund und munter ist und gut über die Bühne abläuft. Das auf jeden Fall, ja. Du hast ihn eben schon angesprochen, Scott D'Amour, der hat jetzt auch sich erst zum ersten Mal öffentlich über seinen Abgang bei TNA geäußert. Was hat er denn da so erzählt? Also, er ist ja darauf eingegangen, dass wie es dazu gekommen ist, dass er schon ja, früh wusste, dass er eigentlich gehen wird. Ja, er wusste auch, viele haben ja dann seine Rede, das war ja dann, glaube ich, auch, ja, das war ja bei den Tapings nach Hard to Kill, hat er ja diese Rede gehalten, wo viele gesagt haben, wow, er ist Mr. TNA, aber er wusste halt wirklich schon in diesem Moment, dass er gehen wird, weil das hatten die ihm kurz vom Hard to Kill Pay-Per-View gesagt. Also eigentlich hat er alles auf den Weg gebracht für TNA und hat dann kurz vorher gesagt bekommen, dass er jetzt ja raus ist nach dem Pay-Per-View und die TV-Aufzeichnung und hat das dann, wie er sagte, natürlich mit ja einem Lachen in einem weinenden Auge gemacht, aber sagte, es war immer wichtig für ihn, sich professionell zu verhalten und hat das natürlich dann auch professionell über die Bühne gebracht, alles. Und da konnte man jetzt im Nachhinein, ist diese Rede von Scott D'Amour bei diesen Tapings natürlich nochmal ganz anders zu sehen und unter ganz anderem Gesichtspunkt zu sehen, weil es wirklich seine Abschiedsrede war. Aber er sagte auch, dass er zu allen immer noch ein gutes Verhältnis hat, dass er jetzt da nicht im Streit auseinandergegangen ist und dass TNA ihn jetzt ein Jahr lang, also bis dann im Januar, Februar läuft der Vertrag, glaube ich, aus von ihm. Nächstes Jahr der halt noch, wieder hat noch von denen bezahlt. Und ja, deswegen sagte er, gibt kein böses Blut zwischen den Parteien, was auch schön ist. Ich meine, dafür hatten die auch einfach eine viel zu lange gemeinsame Geschichte. Und er hat auch wirklich viel für TNA getan. Und wie gesagt, man kann hoffen, dass man ihn vielleicht nochmal wieder sieht. Wünsche ihm, man kann ihm natürlich aber auch nur für sein neues Projekt alles Gute wünschen. Ja, definitiv. Und wenn die Türen jetzt nicht im Streit verschlossen sind, mögen wir ihn ja vielleicht irgendwann auch bei TNA mal wiedersehen. Also sind ja auch einige bei den Maple Leaf Wrestling, die von TNA kommen, die TNA dahin geschickt hat, AEW auch. Und von daher, ja, würde ich sagen, dass gut ist, dass die Zusammenarbeit auch noch funktionieren kann. Und man sieht ja, was Zusammenarbeiten bringen, wenn man jetzt auf die aktuelle NXT Impact oder TNA Zusammenarbeit schaut. Das ist ja auch sehr Früchte. Bringt ja Früchte bringend für Sehr einzelne Personen. vorteilhaft für beide Seiten. Genau, danke. sehr vorteilhaft Okay. für beide Seiten und auch für einige Akteure, ja, also Joe Henry nennen. Ihn hat das natürlich schon mal sehr ja, nach oben gebracht, sage ich mal. Definitiv auf jeden Fall bei WWE erstmal auf dem Zettel. Mhm. Na, seine Story ist ja jetzt auch vorbei. Er hat ja leider bei No Mercy dann den großen Titelkampf gegen Ethan Page, wenn auch unfair, verloren und ist jetzt erstmal jetzt nicht mehr Teil der NXT-Shows, also zumindest in der letzten Weekly war er nicht dabei. Ja, Und dafür randaliert's bei dir. Ich habe aus Versehen, ich hab aus Versehen meinen PlayStation-Controller runtergeschmissen. Oh, Ja. wie kannst du nur? Naja, aber dafür sind auch noch ordentlich andere TNAler und TNAlerinnen bei NXT unterwegs, aber da kommen wir gleich noch zu. Ja, dann die vorletzte News, die ich aufgeschrieben habe. Die gute Heather Reckless hat jetzt bei TNA einen Vertrag unterschrieben und wurde, wie wir, wenn wir die Weeklys regelmäßig sehen, ja auch direkt in eine Storyline rund um Ash by Elegance gesteckt, die sie wohl so ein bisschen unter ihre Fittiche nehmen will und aus ihr dann eine Heather by Elegance oder sowas machen will. Ja, das ist eine sehr gute Idee, solltest du vorschlagen. Ja, das wär's, ne? Einfach mal an tnawrestling.com schreiben und Booking-Vorschlag machen und dann hast du den erst immer exklusive News, weil du der neue Head Booker Nee, von TNA ja, bist. nee. Will ich gar nicht, will ich gar nicht. Und Okay. außerdem, das können die schon ganz gut alleine. Na so, und die letzte News, wir haben ja bei Victory Road gesehen, dass Steph DeLander nicht antreten konnte, weil sie eine Nacken-OP haben muss. Und das ist wohl keine Storyline. Sie braucht wohl wirklich eine OP und setzt jetzt für längere Zeit aus. Ja, war auch wohl schon länger angedacht, also hatte wohl schon länger Schmerzen, wie sie gesagt hat. Also lange Schmerzen und ja, ist jetzt dann erstmal raus für ein paar Monate. Hatte ja, glaube ich, sowieso nur noch keinen festen Vertrag, war ja sowieso nur unter per Auftritt bezahlt, so wie Matt Cardona auch. Und ja, schade. Hat ja noch eine gute Entwicklung genommen in den letzten Wochen in der Geschichte mit PCO. Ich meine, das war jetzt am Anfang nicht so eine Storyline, wo man gedacht hat, oha, das ist jetzt hier richtig, richtig gut, aber die haben schon das Beste daraus gemacht, fand ich. Und ja, für alle, die da so bei waren, eigentlich auch wohl, kann man sagen, sind da als Gewinner rausgegangen. Auch PCO, der immer so ein bisschen ja, mehr auf die Comedy-Schiene gegangen ist. Und war okay, sag ich mal. Gute Midcard-Fehde. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass man dann Matt Cardona jetzt in den Shows behält und er nicht wie beim letzten Mal wieder irgendwie abdüst, weil ich glaube, der könnte auch ein Eckpfeiler des Rosters werden. Ja. Ja, dann kommen wir zu TNA at NXT. Also, was ist passiert mit den Leuten, die von TNA bei NXT aufgetreten sind? Zunächst haben wir beim NXT No Mercy Pay-Per-View oder PLE hatten wir einmal einen Auftritt. Zachary Wentz hat sich gegen seinen Ex-Wrestle-Kumpel Wesley durchgesetzt und konnte diese Story dann endlich abschließen. Ja, über Joe Hendry haben wir schon gesprochen. Der hatte ein großes Match um die NXT Championship, was er leider verloren hat. Wann man ihn dann bei NXT wieder sieht, ist jetzt noch nicht zu sagen. Im Moment ist er ja jetzt eher bemüht, das große Gold bei TNA zu holen. Da sehe ich ihn auch. Ja, das andere ist dann vielleicht so, wenn wir nachher noch dazu kommen, so in Richtung Josh Alexander, wenn man alles bei TNA erreicht hat. Ne? Ja, richtig. Genau. Ja, dann haben wir Jordynne Grace. Die hat ja bisher immer Open Challenges verteilt und hat jetzt tatsächlich auch mal eine Open Challenge bei NXT gemacht. Und die wurde von Sol Ruga beantwortet und natürlich hat Jordan ihren Titel behalten. Ja, gut, das ist ja, war ja das, also das war zu erwarten, wollte ich sagen, dass hier der Titel verteidigt wird, aber ich finde es trotzdem gut, dass natürlich auch TNA-Wrestler dann bei NXT auch auftreten und auch zu gewinnen. Das ist natürlich eine Genau. ja, schöne Sache. Ja, und wir sehen ja in schöner Regelmäßigkeit auch bei TNA in den Weeklies, dass Miss NXT Ariana Grace immer ihre Leutchen mitbringt. Wie zum Beispiel jetzt bei der aktuellen Weekly, wo dann zwei Damen, deren Namen wir nachher noch nennen, weil sie mir jetzt natürlich nicht einfallen, um die Knockouts Tag Team Titel gegen Spitfire angetreten sind. Na, so, wir sind aber noch nicht ganz zu Ende mit TNA at NXT. Zwei Sachen haben wir noch. Zum einen hat der Don of NXT, Tony D'Angelo von der D'Angelo Family, hat sich Hammerstone engagiert und wollte den auf Obafemi schicken, weil der ihn ja, den guten Don, nicht respektiert, hat sich einfach in sein Restaurant an seinen Tisch gesetzt. Also da baut man bei NXT eine Fehde um die North American Championship auf. Hammerstone verlor gegen Obafemi und in der aktuellen Weekly war es dann so, dass der gute Don das natürlich nicht so prickelnd fand und dann selber gegen Hammerstone angetreten ist, das Match verloren hat und jetzt irgendwie in der Sinnkrise steckt. Ja, Also, also ja, ich höre ruhig, alles gut. nee, ich wollte nur sagen, da, dann ist Hammerstone da jetzt, Stand heute, ausgeglichen bei NXT. Und dann muss man mal schauen, wie es da mit ihm weitergeht, wenn er da jetzt Genau. länger auftritt. Genau. Ja, und die letzte Geschichte oder News, die ich da habe, TNA at NXT, ist jene, dass die Zusammenarbeit zwischen Rosemary und Wendy Choo sich jetzt nicht nur ausschließlich auf TNA beschränkt oder TNA-Titel, sondern die beiden sind jetzt auch diese Woche bei NXT zusammen angetreten gegen Tatum Paxley und Lyra Valkyria. Was ja besonders bei Tatum Paxley etwas verwunderlich ist, weil die ja bis vor kurzer Zeit selber noch ziemlich heelisch unterwegs war und auch nicht so alle Latten am Zaun zu haben schien. Da immer mit irgendwelchen Puppen hin Backstage rumgespielt hat. Naja, muss man mal schauen. Also, aber so von der Spookiness her passen Wendy Cho und Rosemary ja ganz gut zusammen. Ja, auf jeden Fall. Oh. Gut, das war's dann soweit von News und TNA at NXT. Dann widmen wir uns jetzt Emergence. Ja. Dieses Jahr, es hört sich so enthusiastisch an. Das Maximale, was du heute von mir bekommen kannst, an Enthusiasmus. Mehr geht Okay, nicht. zumindest was Emergence angeht. Ja, Ja, richtig. okay, gut. Dann fangen wir mal mit Emergence an. Also Pre-Show, Frankie Kazarian besiegt Kushida. Ja, war jetzt ein solider X-Division Opener. Frankie will ja auch jetzt endlich mal World Champion werden und kabbelt sich da jetzt mit Joe Hendry rum. Und das war jetzt einfach so ein Showcase-Match, weil Genau. Frankie und Kushida jetzt auch nicht so sonderlich viel miteinander zu tun hatten. Richtig. So, das zweite Pre-Show-Match, da hatten wir dann PCO, der seine beiden Titel, die TNA Digital Media Championship und den Canadian International Champion Titel verteidigt hat. Sollte ja eigentlich gegen Matt Cardona gehen, aber der hatte dann mitgeteilt und bei Santino einen gelben Schein vorgelegt, er könne nicht antreten und werde aber einen adäquaten Ersatz engagieren. Und das war dann der gute Shearer, unser Indian Lion. Hat dem aber nichts geholfen. Der hat also gegen PCO verloren und PCO bleibt weiterhin Double Champion. Genau. Ja, dann kommen wir zur Show selber. Und das erste Match auf der Main Card war die TNA X Division Championship Ultimate X Match. Da hatten wir ja in den Wochen vorher einige Qualifying Matches gesehen. Und Mike Bailey, der natürlich als Titelverteidiger Champion automatisch für das Match qualifiziert war, hat sich auch nicht lumpen lassen, hat gesagt, damit jetzt keiner irgendwie einen Vorteil hat, verteidige ich meinen Titel auch, damit jeder dann im Vorwege entsprechend viele Matches bestritten hat. Ja, und wir hatten also hier neben Mike Bailey Jason Hodge. Das war so ein bisschen die Überraschung. Dann hatten wir NXTs Riley Osborne von der Chase University. Wo ich echt sagen muss, der gefällt mir richtig. Na, also zumindest, was er da gezeigt hat. Dann hatten wir Hammerstone. Na, so, weil es muss ja auch immer in etwas kräftigeren, schwereren Typen in so einem Match gehen. Laredo Kid und zu guter Letzt von den Rascals Zachary Wentz. Und letzterer Zachary Wentz gewann das Match am Ende auch, konnte den Gürtel abhängen und ist damit zu diesem Zeitpunkt neuer X-Division Champion. Und es hat das auch ausgiebig mit Trey Miguel und ja, gefeiert. Also ich habe ja so meine Bedenken immer gehabt, was Zachary angeht, aber er ist schon insbesondere auch in den letzten Wochen in der Geschichte mit Wesley doch recht unterhaltsam gewesen und man sollte ja vielleicht jedem mal eine zweite Chance geben. Das ist korrekt. Und ja, zum Match. Ich habe also den Titelrun von Mike Bailey jetzt nicht wirklich verstanden. Es war ja relativ kurz und unspektakulär. Und diese Logik dahinter, dass er sich dann auch für dieses Match als Champion qualifizieren muss, habe ich auch nicht so ganz verstanden. Nee, das musste er theoretisch ja nicht. Das hat er freiwillig gemacht. Ah, okay. Ja, ich hab nicht alle wirklich im Detail Nee, gesehen, nee. weil auch Nee, ein, halt. auch ein Grund, dass wir so wenig aufgenommen haben, war, dass ich so viel gearbeitet habe und dementsprechend nicht so viel Zeit hatte. Deswegen habe ich mir immer nur so das Allerwichtigste rausgepickt. Aber ja, den Run habe ich jetzt nicht so verstanden. Ja, Also ein bisschen enttäuschend. also um dir den Hintergrund mal zu sagen, es gab eben diese fünf Qualifikationsmatches und Mike hat gesagt, na, das wäre ja unfair, wenn ich jetzt automatisch ins Match komme und mich hier gechillt irgendwie nach hinten zurücklehnen könnte. Nein, ich will also jeder gleiche Chancen. Ich verteidige meinen Titel und entweder gehe ich dann in das Ultimate X-Match oder die Person, die mir. Okay. Also, er hatte ja also diese freiwillige Titelverteidigung gewonnen und damit stand er jetzt so im Match. Ja, und Zachary Wentz ist dann zu diesem Zeitpunkt unser neuer X-Division Champion, was sich in der Zwischenzeit aber auch wieder geändert hat. Da kommen wir aber nachher noch zu. Ja. Na, vielleicht kriegst du dann mal deinen ordentlichen Mike Bailey Champion Run, um mal ein bisschen zu spoilern. Ja, das war also in dem Moment war es aber überraschend, war aber auch ein super Match. Und ich muss sagen, für das bei Emergence schon fast das Beste des Tages. Ja. Das zweite Match war jetzt auch okay. Da ging es ja darum, Eric Young und Steve Maclin gegeneinander. Die dann, wo man sich ja darum stritt, wer denn jetzt der bessere von beiden ist. Respekt war immer ein Thema. Und am Ende gewann Eric Young mit einem Einroller gegen Steve Maclin. Man reichte sich aber danach die Hand und das könnte der Beginn einer wunderbaren Freundschaft werden. Das könnte gut sein, ja. Ja, und es sieht ja so aus, als ob das jetzt so langsam auch der Beginn des Face-Turns von Steve Maclin ist. Na, oder ja, er war ja eigentlich immer schon neutral. Aber dass er jetzt doch deutlich facigere Züge annimmt. Ja, auf jeden Fall. Genau, ja, wenn du irgendwas zu den Matches noch zu sagen hast, Nö. dann gerne Habe mit ich nicht. rein. Okay. So, dann gab es ein Six Women Tag Team Match. Und zwar TNA Knockouts Champion Jordynne Grace. Zusammen mit Spitfire gegen die kongenialen Gegner Ash by Elegance. Die hatte ja beim Event davor, beim größeren Event, gegen Jordan verloren. Und gegen die in dem Moment noch amtierenden Knockouts Tag Team Champions Malicia, also Alicia Edwards und Maja Slamovic. Ja, am Ende gewannen die Faces, nachdem Jody Threat Ash by Elegance pinnen konnte. Genau. Und dann hatten wir auch noch eine Verletzung zu beklagen in dem Match. Alicia Edwards hatte sich ja verletzt, hatte sich dann ja eine Art. Eine Gehirnerschütterung, eine amtliche. Ja, ach so, okay, ist schon bestätigt. Ja, hatte ich nicht. Ich Ja, ja. habe immer nur gesehen, dass es da Untersuchungen gab, aber hatte jetzt nicht gesehen, dass es da auch schon ein Ergebnis gab. Aber es ist eine Gehirnerschütterung, ja. Wurde dann Na. rausgetragen vom Match und Mascha war dann auf sich alleine gestellt quasi. Ja, mit Ash zusammen, aber das war Ja, dann also die die beiden. 3 zu 2 Übermacht, Genau. die konnten sie sich dann nicht mehr erwehren. Ja, Und zwar hat Alicia das selber kundgetan. Sie tritt ja jetzt zwar noch in den Shows auf, aber im Moment nicht in Matches an, sondern ist dann außerhalb des Rings mit einer schönen strassbesetzten Halskrause zu sehen. Und erklärt dann eben selber immer, wenn sich jemand ihr handgreiflich nähern will, ich stehe unter Concussion-Protokoll. Stimmt, das hat sie bei der letzten Wiki auch Na, gesagt, genau, ja. also wer auch Football, also American Football guckt, der wird das sicherlich kennen. Da ist man ja immer sehr bedacht darauf zu gucken, wenn jemand einen auf den Deets bekommt, dass das nicht zu sehr im Oberstübchen klingelt und nicht Richtig. Langzeitschäden bei rumkommen. Richtig und ist ja auch Ja, richtig, ist ja auch richtig, ist ja richtig definitiv. so. Man hat ja gesehen in der Vergangenheit, was das für Folgen haben kann, wenn es unbehandelt und unentdeckt bleibt, beziehungsweise es falsch behandelt wird. Und ja, könnte natürlich auch der Beginn ihres neuen Gimmicks sein, dass sie halt immer jetzt mit dieser stressbesetzten Halskrause und diesem Protokoll immer sich aus irgendwelchen Matches rauswinden will. Also, Das kann sein. Sie hat, da kommen wir dann ja noch zu, da gibt es ja dann auch Entwicklungen zwischen ihr und Mascha. Ne? Und zwar umwälzendsten Art. Ne? Spektakuläre Ja, ja, ja, Entwicklung. ja. Der Gender ganz genau. Aber da kommen wir dann zu gegebener Zeit noch. Also in diesem Moment sind sie noch Tag Team Champions. Ja, und haben aber in dem das Match verloren. Und es bleibt natürlich auch zu erwähnen, dass Alicia sich glücklicherweise jetzt nicht so stark verletzt hat, dass sie jetzt komplett aus den Shows verschwindet. Ja, genau, Ne? auf Also jeden Fall. das wollen wir dann noch berücksichtigen. Ja, dann gab es die TNA World Tag Team Championship. ABC haben ihre Titel gegen First Class, gegen AJ Francis und Casey Navarro verteidigt. Hier hatten wir ja vorhin in den News schon mitgeteilt, dass Rich Swann eben wegen seinem Alkoholentzug jetzt im Moment nicht in den Shows auftritt. Und da, Entschuldigung, dafür Casey Navarro jetzt als Ersatz die First Class ja, verstärkt. Und er macht seinen Job jetzt nicht sehr schlecht. Nö, das Ne? stimmt, das ist richtig. Genau, ja. Titelverteidigung, ABC bleiben Champions. Ne? Aber ich bin mal gespannt, was wir da von der First Class in der Richtung noch sehen. Vielleicht dann ja irgendwann die Kombination Rich Swann und Casey Navarro, weil AJ Francis, nee. Also er mag ja ein interessanter Charakter im Storytelling sein, aber im Ring ist er jetzt doch nicht Nee, auf das jeden Fall größte nicht. Talent. Ja. Ja, dann als nächstes Six-Man-Tag-Team-Match. Sehr viele Tag Team Matches. Ja, na, sei mal froh, dass das nicht so wie bei der letzten AEW-Show war. Okay. Hast du da die Zero Hour mitbekommen? Nee, Die nur. bestand aus vier Matches. Davon war ein Tag-Team-Match, zwei Trios-Matches. Und ein Dreifach-Trios-Match mit drei Teams. Na, ja, siehst du. Ja. Aber so, aber so kann man auch möglichst viele Wrestler noch in die Shows unterbringen. das wird wahrscheinlich der Grund gewesen sein, Ja. genau. Hat aber der Qualität der Pre-Show jetzt nicht wirklich geholfen. Oder Gut. man macht fünf Battle Royals, das geht natürlich auch. Ja, das mag sein. Gut, aber wir sind ja nicht bei AEW, wir sind ja hier bei TNA und in diesem Six-Man-Tag-Team-Match sind dann The System, Moose, JDC, Eddie Edwards und Brian Myers angetreten, wobei ich mich da frage, das sind aber vier Ja, Leute. Ich glaube, weil das. Moose war da ja nicht bei, ne, oder? Doch. Oder Nee, es ist eigentlich ein Eight-Man-Tag-Team-Match. ach, Eight-Man-Tag. Ach ja, jetzt sehe ich es, genau. Da steht Six-Man-Tag-Team-Match. Wer hat das da wohl reingeschrieben hat? Ja, das frage ich mich auch. Mann, Mann, Mann, Amateur. Ja, genau, ne? Da musst du nachher zur Strafe das Spiel Stuttgart gegen Dortmund im Stuttgart-Trikot schauen dafür. Nee, das mache ich nicht. Aber ich schick eine Beschwerde an mich und dann Ja, alles klar. glaube ich mir das über die Gut. Ohren. Genau, also Eight-Man-Tag-Team-Match, das System voller Mannstärke ist natürlich in dem Moment klar, dass Alicia jetzt nicht mit am Ring ist, weil die im Hintergrund wahrscheinlich noch untersucht wird. Hab mir aber gedacht, in dem Moment, wo die vier rauskamen, okay, dann wird es Alicia so weit gut gehen, dass Eddie mit antritt. Das ist ja ihr Ehemann. Und wenn da jetzt wirklich was passiert wäre, dann hätte ich mir gut vorstellen können, dass er sagt, nee, ich will lieber bei meiner Frau sein. Ja, Ja. richtig. Gut, die sind auf jeden Fall angetreten gegen Joe Hendry, The Hardy Boys, Matt und Jeff, und gegen Mike Santana. Und am Ende gewann das System tatsächlich durch eine Boston Knee Party von Eddie Edwards natürlich unschwer zu erraten gegen Matt Hardy. Richtig. Ja, das System runs, also das System läuft. Na Du toll. freust dich, ne? Ja, das ist unglaublich. Kann man eine Freude kaum in Worte fassen, Ja. wenn das System da ist. Also es ist halt immer, vorher war es halt Violent by Design, jetzt ist es das System. Ja, und beim nächsten Event hatte ich ja schon große Hoffnung, dass das der Untergang des Systems wird. Hat nur so semi-gut geklappt. Aber da kommen wir dann noch zu. So, das sechste Match und auch der Main Event der Show. TNA World Championship Iron Man Match, 60 Minutes. Und das Ding ging auch 60 Minuten. Und am Ende gewann Nick Nemeth mit 3 zu 2 Pins. Nach dem Match tauchte dann plötzlich noch ein uns bekannter texanischer Cowboy-Hutträger auf, der gerne Clotheslines from Hell verteilt. Und hat dann Nick irgendwas ins Ohr geflüstert, woraufhin der dann irgendwie genickt hat. Ja, und dann geht JBL dann wieder und lässt Nick feiern. Genau. Ich muss sagen, also dieses Iron Man Match war jetzt eines der ja, derer, die mich jetzt nicht so toll unterhalten haben. Ich bin eh allgemein nicht so der Fan von Iron Man Matches. 60 Minuten, ja, ist ja ähnlich wie damals Bret gegen Brett gegen Shawn. Sean, ja. Und 30 Minuten hätten sie auch getan, wenn ich ehrlich bin. Also. Einmal das und zumindest hat man hier aber ein paar Pinfalls mehr oder ein paar Punkte mehr verteilt, weil das damals ist ja echt 1 zu 0 ausgegangen in der Verlängerung. Ja, genau. Ja, Emergence war jetzt nicht so der Brüller. Ne, Na, also. also da können wir schon spoilern, also zumindest was meine Meinung angeht, da hat mir Victory Road wesentlich besser gefallen. Absolut, ja. Na, und dann lass uns doch zu dem Event gleich kommen. Das machen wir doch. Genau, da sind wir bei Victory Road und die Pre-Show beginnt wieder mit Kushida, aber nicht gegen Frankie Kazarian, sondern gegen Leon Slater. Na, also den mag ich ja auch, verfolge ich auch viel bei RevPro. Und Kushida darf dieses Match dann gewinnen. Ist aber auch cool mit Leon. Danach gibt es ein Shake Hands und Ja, ja, war wieder der typische X-Division Opener. richtig. Im zweiten Match gab es dann Eric Young und Steve Macklin, die im Team, weil man hatte sich ja respektvoll angenähert und dann ist aber Hammerstone dazu in den Weeklys dazu gekommen und hatte gesagt, was ist denn das hier? So ein Scheiß, das könnte doch jemand anders erzählen, dass ihr beide euch jetzt vertragt. Ja, und Hammerstone hat sich Jake Something an die Seite geholt oder der hat sich dann selber irgendwie an die Seite geholt und hier gab es jetzt ein Tag Team Match der beiden Parteien gegeneinander. Ja, und Something und Hammerstone haben das gewonnen. Richtig. Und in den Weeklys danach danach wurde dann deutlich, dass die Kombination Hammerstone und Something durchaus vielleicht auch jetzt nicht von kurzer Dauer sein könnte. Ja, kann auch, hat definitiv auch Potenzial. Ganz genau. Ist ja auch auf jeden Fall besser, wenn man die beiden dann so in ein Team packt, wo die Tag Team Division ja eh nicht von festen Teams ultra gesegnet ist, dass man Richtig. die beiden da reinpaut und dann sind das auch so zwei Powerhouses und die anderen Tag Teams sind ja für gewöhnlich eher dann so schlanker auf High Flying und Speed ausgelegt. Das könnte durchaus interessant sein. Ja, die Main Show begann mit den Hardy Boys. Da habe ich schon gedacht, Hardy Boys gegen First Class, habe ich schon gedacht, Oh nö, tut das Not? Ja, Naja. richtig, das habe ich auch gedacht. Dann hab ich mir gedacht, als das Match dann vorbei war und die Hardys dann durch eine Swanton-Bomb von Jeff gegen, ich weiß gar nicht, gegen wen er da die gelandet hat. Jedenfalls gewannen sie und ja, es war jetzt anschaubar. Ja, Aber jetzt auch kein Brüller. aber man braucht auch die Harleys nicht mehr unbedingt in 2024. Nee, das habe ich ja auch schon, wie so noch bei AEW waren, gesagt. Nee, bitte Backstage. Also, sie können ja ihre Expertise Backstage mit einbringen. So ähnlich wie bei AEW auch ein Jeff Jarrett, wobei der im Ring ja noch ein bisschen besser drauf ist als die Hardys, möchte ich sagen. Aber irgendwann sollte man das auch schaffen, zu sagen, okay, das war's. Ja, Ne? absolut. Nun denn, wir werden sehen, wie lang es noch läuft und ob Matt vielleicht doch nochmal TNA World Champion wird. Das findet er bestimmt dann ganz wonderful. Nein, muss nicht. Bitte nicht. Gut. Das nächste Match ist dann eine Sekunde eben mal. Einmal räuspern. Ja, das nächste Match ist dann TNA X Division Championship. Zachary Wentz verteidigt seinen Titel gegen den vorherigen Titelträger Mike Bailey. Und der gewinnt mit dem Flamingo Driver und ist wieder Champion. Da hat sich die ganze Zachary Wentz Story, ich gewinne das Ultimate X, innerhalb von maximal 4 Wochen schon wieder erledigt. Das, ich habe jetzt diesen Titelrun noch viel weniger verstanden als den von Mike Bailey vorher. Und das, ich habe so mit, ich hatte so mittlerweile das Gefühl, das war ein Versehen, dass er den Titel gewonnen hat bei Emergence, weil das so schnell wieder geändert wurde. Ja, also dieses Flip-Flop mit diesem Titel ist meiner Meinung nach nicht zuträglich für das Prestige des X-Division Championship, der eh schon in den letzten Jahren immer ein bisschen gelitten hat. Und ja, das sollte man tun, ist bitte wieder sein lassen, dass man jetzt hier diesen Titel so wie eine heiße Kartoffel hin und her wirft. Und da hat, ja, entweder geht man jetzt mit Mike Bailey oder man gibt jetzt den Titel woanders hin, aber dann bitte für etwas länger auch behalten, weil, wie gesagt, bin kein Fan davon, wenn der Titel jede Woche wechselt. Ich meine, ich habe früher WCW geguckt, auch in den schlimmen Zeiten. Und im Jahr 2000, ne, also jeder, der WCW im Jahr Ja. 2000 gesehen hat, weiß Bescheid. Genau, und was wäre das für eine Abwertung von Mike Bailey, wenn er zweimal den Titel gewinnt und dann nach ganz kurzer Zeit oder verhältnismäßig kurzer Ja. Zeit dann wieder verliert? Genau. Das bringt es ja dann auch nicht. Naja, nun ist also Mike wieder Champion und wir hoffen, dass er jetzt endlich den Run bekommt, den er verdient. Weil er Ja. ist eindeutig einer der besten, wenn nicht sogar der beste X-Division Wrestler, den TNA im Moment unter Vertrag hat. So ist es. Und also wie gesagt, ich habe es nicht verstanden, dass man jetzt zwischendurch dann den Titel weggenommen hat und wiedergegeben hat. Das ist irgendwie die ganze Situation, finde ich, hat nur Verlierer. Einmal die Championship, Zachary Wentz und Mike Bailey. Also sahen irgendwie alle nicht so ganz gut aus dabei. Ja, de definitiv. Ja, dann kommt ein In-Ring-Segment, also kein Match, sondern ein In-Ring-Segment. Rhino kommt mit PCO in den Ring. Matt Cardona erscheint mit PCOs Frau Steph DeLander auf der Entrance Stage und kommt dann auch in den Ring. Und Steph trägt ein Property of Matt Cardona Shirt, weil wir erfahren haben, dass er einen Vertrag hat, dass er sie sozusagen rumkommandieren darf. Besitzen möchte ich jetzt nicht sagen. Das ist, glaube ich, nicht so gesagt. Also auf jeden Fall, dass er ihr sagen darf, was sie zu tun und zu lassen hat. Ja, richtig. So, dann sehen wir aber auch, dass die gute Steph eine Halskrause trägt oder zumindest eingeschränkt zu sein scheint. Und sie erklärt uns, dass sie, dass Matt und PCO endlich ihre Differenzen klären müssen, weil Genau. sie, Matt sei ihr zwar ihr bester Freund, ne, und sie habe ihm viel zu verdanken, Also er habe sie ja ins Business geholt und PCO sei eben ihre große Liebe und Ehemann und so. Und sie könne das nicht haben, dass die beiden sich in den Haaren liegen. Und es wird leider nicht so kommen, dass Steph sich im Ring gegen PCO stellen wird, weil sie hat eine Halsverletzung und braucht eine Nacken-OP. Und wie wir ja vorhin gehört haben, das ist auch wahr. Und deshalb hat sie dann gesagt, ich bin erstmal raus, das ist aber dass ich die Boots an den Nagel hänge, es ist nur Genau, eine kein Folge, Abschied, genau, kein Abschied für immer. nur Nur ein. ein Tschüss bis irgendwann. Genau. Na, so, ja, dann verabschiedet sie sich. Cardona scheint auch sichtlich angefasst, applaudiert und schlägt dann PCO von hinten in die Weichteile. Ja, so ist er, der Matt. Er ist halt der Always Ready und der Deathmatch King. Ne? Ja, also da sehen wir schon, Matt Cardona gegen PCO wird weitergehen. Und wir schauen mal, was die Zukunft denn da so bringt. Das dritte Match des Abends ist dann das Contractual Rematch zum. Ach Gott, wann war das? Bei Slammiversary. Genau. Masha Slamovic und eigentlich ja Alicia Edwards sollen die Knockouts Tag Team Titel gegen Spitfire verteidigen, die eben ihre Rückmatch-Klausel eingelöst haben. Und da die gute Alicia ja nicht antreten kann wegen ihrer Gehirnerschütterung, hat sie sich ein suitable replacement, wie man so schön sagt, also einen adäquaten Ersatz geholt, und zwar den Boricua Badass Tasha Steelz, die jetzt für dieses Match Co-Holder der Tag Team Championship wird und mit Masha zusammen antritt und gleich verliert. Spitfire sind wieder Tag Team Champions. Ja, auch so eine kurze Regentschaft, aber freut es mich doch, dass Spitfire wieder die Champions sind. Von daher kann ich damit leben, persönlich. Nur, ja, wie gesagt, das ist, ich sehe das trotzdem kritisch, dass bei TNA momentan die Titel so ein bisschen viel und zu schnell hin und her wechseln. Das definitiv. Hier mag es vielleicht auch geschuldet sein, dass Alicia eben nicht Ja, antreten ja, kann. ja. Ja, Alicia fand das natürlich gar nicht lustig, dass Masha verkackt hat, den Titel verloren hat, weil ich glaube, sie war auch die gepinnt wurde. Was natürlich nach dem Match zu Reibereien führte und Masha einfach mal vom System inklusive Tasha Steelz niedergemacht wurde. Ja, richtig. Und Ja. da fragte man sich natürlich, wie mag es da dann weitergehen? Aber erstmal war Mascha geschlagen und wir haben gesagt, ah, endlich ist das Team auseinander und Mascha kann endlich wieder Einzelmatches bestreiten. Richtig, richtig, richtig. Nächstes Match, und das ist vielleicht das, was auf der Victory Road Card das am meisten erwartetste war. Joe Hendry gegen Josh Alexander, weil der ja dem guten Joe abspricht, dass die Company auf seinen Schultern tragen zu können und dass er ja nur ausgenutzt hat, dass Josh verletzt war und dann ihm seinen Platz weggenommen hat. Ja, hat nichts geholfen. Joe Hendry besiegt Josh Alexander und nicht nur durch irgendwas, sondern durch Josh eigenen Trademark-Move mit dem Ankle Lock. Josh Alexander gibt tatsächlich auf. Richtig. Und ja, auf dem Weg zu diesem Match gab es ja auch nochmal, und wer es sich noch nicht angeschaut hat, sollte es sich mal anschauen. Da hat er wieder einen rausgehauen, indem Einen schönen er Song, einen schönen ne? Song über Josh Alexander. Josh Alexander sieht aus wie Kurt Angle von Wish. Also sollte man sich unbedingt mal angucken. Ist richtig gut geworden, wie immer. Und ja, ich musste auch sehr lachen, als ich das gesehen habe. Und gutes Match, by the way. Und verdienter Gewinner und auch der richtige Gewinner, weil ich glaube, also kein TNA-Wrestler oder Wrestlerin ist im Moment so over, wie das Joe Henry ist. Auf jeden Fall. Wobei ich das natürlich Kurt Angle auf Wish bestellt für Josh Alexander auch ein bisschen hart finde, weil er ist jetzt nicht einfach ein Kurt Angle-Verarscher. Nein, absolut, natürlich nicht. Nein, nein, natürlich nicht. Aber lustig war es schon. Ja. So, und wir haben jetzt, wissen ja zu diesem Zeitpunkt, Alicia war ihren Titel los. Moose im Moment titellos, der hat ja bei Victory Road im Main Event Nick Nemeth nochmal herausgefordert. Auch wieder hier, wenn einem Booker nichts einfällt. Ach, da gibt es ja noch die Rückmatch-Klausel. Genau. Na, so, und jetzt haben wir gedacht, oh, wird Victory Road der große Abgesang Abgesang. aufs System? Denn jetzt stand das TNA World Tag Team Championship Match zwischen den Champions ABC und eben dem System oder dem Brian Myers und Eddie Edwards. Da war dann Alicia auch mit Halskrause mit am Ring. Ja, und was sollen wir sagen? Das System ist wieder Champion. Wir werden sie einfach nicht los. Wir werden sie nicht los und auch das wieder beste Beispiel für das, was wir gerade schon zweimal hatten. Auch wieder so eine kurze Titelregentschaft, die den Champions ABC, den Ex-Champions muss man ja jetzt sagen, 0,0 gebracht haben, weil sie einfach wirklich unspektakulär war. Und die einzige große, in Anführungsstrichen, große Titelverteidigung hatten wir ja vorhin bei Emergence. Aber sonst war da halt auch nicht viel. Und das passiert halt, wenn ich nur so kurze Regentschaften habe, dann werden die halt nicht. Ja, da wird sich in 10 Jahren keiner Bleiben mehr nicht in erinnern. Erinnerung, ne? Und das schädigt halt, wie gesagt, auch immer so ein bisschen das Prestige der Titel, wenn du halt da immer so schnell die Titelwechsel hast. Und das ist halt das Problem, das ich da sehe. Und ich hoffe, auch wenn ich sie nicht so unbedingt mein Favorite-Team bezeichnen würde, das System, aber besser, die jetzt erstmal mit einem längeren Run, als jetzt schon wieder neue Champions zu finden. Deswegen, da sieht immer nur jeder schlecht aus, finde ich. Ja, eben, also längere Regentschaften sollten mal wieder kommen und auch Regentschaften, wo dann die Titel regelmäßig verteidigt werden. Genau. Ne, ich hoffe mal, dass das System sich, wenn es denn jetzt doch länger läuft, sich da mal ein Beispiel nimmt. Wir sollten natürlich nicht unerwähnt lassen, dass Alisha natürlich entscheidend ins Match eingegriffen hat und dadurch dann der Titelwechsel erfolgte. Und sich ABC ja in der folgenden Weekly bei Alicia dafür noch erkenntlich zeigen sollten. Ja. Ja, dann das sechste und vorletzte Match des Abends. Und zwar wurde ja ligenübergreifend, muss man ja sagen, bei NXT und bei TNA die Auseinandersetzung zwischen Jordynne Grace und Wendy Choo aufgebaut und jetzt sollte das große Titelmatch erfolgen und es ist so gewesen, dass natürlich Jordynne Grace den Titel behalten hat, Juggernaut Driver am Schluss und Wendy Choo verloren hat. War absehbar, weil ich jetzt nicht glaube, dass Wendy Choo, die ja auch bei NXT im Moment groß im Geschäft ist, da jetzt bei TNA erstmal eine Titelregentschaft macht. Vielleicht, wenn es ein bisschen abgeflaut ist, auch in Gedenk mit der Zusammenarbeit mit Rosemary, dass man sie vielleicht öfters mal sieht. Müssen wir mal schauen. Ja, Genau. also auf jeden Fall Wendy Choo verloren. Und ich muss auch sagen, dass ich habe das Match jetzt nicht als so flüssig empfunden. Ich glaube, die beiden hatten jetzt nicht die beste Chemie im Ring miteinander. Ne? Ja, nicht die beste Chemie, nicht genug Vorbereitung vielleicht, ja, und ja, das war, da hat man schon bessere Matches mit Jordynne Grace gesehen. Genau, was wir natürlich noch erwähnen sollten, dass Victory Road in San Antonio stattfand und am Ring Jordans Familie war, nämlich ihre Tante und Oma Grace. Na, und die Oma hat nee, ich glaube, Rosemary wollte dann, die ist natürlich auch irgendwie aufgetaucht und wollte dann mit Wendys Kissen zuhauen und das hat ihr Oma Grace dann geklaut. Ja, sehr gut. Na, genau, ja. Nach dem Match will dann oder feiert dann Jordan mit ihrer Familie zusammen, als plötzlich sie von innen von Rosemary attackiert wird. Wendy Choo ist auch wieder da. Und dann gibt es den Beatdown für den Champion und die beiden Spooky Heels sind dann Standing Tall. Ja, also die Show, die Geschichte scheint noch nicht auserzählt zu sein. Da wird wahrscheinlich dann jetzt Rosemary sich irgendwann ein Titelmatch sichern. Vielleicht ja Ja, kann bei man von Bound for ausgehen. Glory. Genau. Ja, und dann der große Main Event. Titelrückmatch, ne? Wieder contractual, also ich habe meine Rückmatch-Klausel. Das große Booking-ABC, wenn mir nichts einfällt, darf der Ex-Champion nochmal ein Titelmatch haben. Genau. Hat ihm nur hier nichts geholfen am Ende und das Match fand ich überraschend gut. Gewinnt Nick Nemeth gegen Moose nach der Danger Zone. Also erst hat er ihm, glaube ich, einen Superkick verpasst und dann nochmal die Danger Zone. Und während des Matches griffen dann unter anderem die neuen Tag Team Champions Eddie Edwards und Brian Myers ein, die dann aber wieder von JBL konfrontiert wurden. Der ist nämlich auch wieder da gewesen. Okay, ist ja auch Texaner. Genau. Und hat beiden erstmal Clothesline zum Hell verpasst. Und das fand natürlich Alicia wieder überhaupt nicht lustig mit ihrer Halskrause. Und da hat natürlich der gute JBL gesagt, na, das ist jetzt wahrscheinlich, kommt wahrscheinlich nicht so gut, wenn ich Alicia jetzt mit einer Clothesline vom Hell umnatz. Und was passierte? Von hinten schlichen sich ABC, also Ace Austin und Chris Bay an Alicia heran, hakten sie beide unter, hoben sie hoch und trugen die zeternde Alicia einfach Backstage. Ja, genau. So wird man das, so kann man das auch loswerden. Genau, das war das, was ich meinte, dass die beiden sich noch erkenntlich zeigten. Das war dann Ja, doch nicht ja, bei der ja. Weekly, bin ich durcheinander gekommen. Ja, also Nick Nemeth bleibt weiter Champion. Finde ich auch cool. Und Moose hat jetzt keine Argumente mehr, noch weitere Titelmatches zu fordern. Richtig, nie wieder bitte. Ich fürchte, er wird es trotzdem tun. Ja, ich befürchte auch. Und ich bin mal gespannt, gegen wen Nick jetzt dann bei Bound for Glory antreten wird. Da gibt es ja dann auch bei der Weekly Entwicklung. Ich habe eine leichte Vorahnung. Ja, mal don't say his name. Nein, niemals. Mach ich die. Entschuldigung. Alles gut. So, ja, dann, das war also Victory Road, die TNA Plus Special Show, die mir von den beiden wesentlich besser gefallen Ja, hat. ja, ja, ja. Na, also das ist die 2,5 Stunden, 2, 3 Viertelstunden kann man gut wetzen. Oder nee, waren sogar fast 3 Stunden. Kann man aber gut weggucken. Und ja, würde ich sagen. Jetzt zur aktuellen Weekly, damit wir da zumindest mal wieder auf Stand sind. Genau. Und die wird eröffnet natürlich von Alicia. Die zeternd, wie unsere Lieblings-Trailerpark-Queen nun ist, zum Ring kommt, über Mascha herzieht, weil die ist ja schuld daran, dass sie die Titel verloren haben und im Ring dann sagt, ja, du traust dich ja nicht hier rauszukommen. Mascha kam natürlich und Alicia zeterte weiter und meinte, haha, du verstehst mich ja nicht, kannst ja nur Russisch. Und dann schnappt sich Mascha das Mikro. Sagt dann irgendwas auf Russisch und Alicia feixt schon wieder und dann sagt sie im besten akzentfreien Englisch: Ich habe dich die ganze Zeit verstanden, ich kann nur deine Stimme nicht mehr hören. Ja. So, Ja, und das ist so. spektakuläre Entwicklung. Ganz genau, das ist das allererste Mal, dass Mascha bei TNA überhaupt irgendwas auf Englisch gesagt hat. Na, das ist halt, also ihr Hintergrund ist ja, sie ist ja ich weiß jetzt nicht, ob direkt in Moskau, aber auf jeden Fall in Russland geboren und ich glaube, dann sind ihre Eltern mit ihr ausgewandert und sie ist halt in den USA aufgewachsen. Ja, Na, aber richtig. da werden wir ja später noch ein Foto bekommen, das uns das dokumentiert. Naja, jedenfalls Alicia schon. Was ist jetzt hier los? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Sieht schon ihre Felle davon schwimmen. Und dann taucht natürlich Tasha Steelz auf und will sich da an Mascha gütlich tun. Dann tauchen natürlich auch noch Eddie und Brian auf. Und die Hardy Boys tauchen auf. Und dann taucht auch noch Santino auf und sagt: Klasse, klasse, klasse. Six-Person-Tag-Team-Match. Mascha und die Hardys gegen Tascha und die Tag-Team-Champions. Und Genau. das sollte dann der Main-Event der Show werden. Na, ja, das war's dann eigentlich auch, was das soweit angeht. Ach ja, nee, Entschuldigung. Santino wurde natürlich von Ariana Grace begleitet, die ihm, glaube ich, dann auch auf die Idee mit dem Six-Person-Tag-Team-Match gebracht hat, wo er dann auch sagte: Hey, du hast aber gute Ideen. Du bist eine Smart Person. Na, dann taucht er auch noch Jordan Grace auf und erklärt, dass sie nächste Woche ein Tag-Team-Match geben wird. Sie wird noch einen geheimen Partner aus NXT bekommen. Ja, und dann geht es gegen Wendy Chu und Rosemary. Na, dann sind wir mal gespannt, wer in der kommenden Woche dann der Ja, geheimnisvolle Tag-Team-Partner von Jordan Grace ist. ich bin auch gespannt. Ariana. Die Grace Twins sind unterwegs. Ja, genau. Also mir graust das schon davor, dass sie da irgendwie eine Storyline draus machen, dass die beiden miteinander verwandt sind. Naja, mal gucken. Ja, dann sehen wir Backstage Josh Alexander. Der erklärt Eric Young, der auf ihn zukommt, ja, dass Josh jetzt mal drüber nachdenken sollte, welchen Stand er denn jetzt hat. Und er sei doch so viel besser als das, was er jetzt im Moment darstelle. Na, Josh sei doch der Anführer und solle sich auch wie einer verhalten. Und dann geht Eric wieder weg und Josh schaut nachdenklich hinterher. War es das schon mit Heel Alexander? Weiß ich nicht. Aber vielleicht attackiert er ihn ja auch noch. Wer weiß. We will see. Aber also zumindest hat dieser nachdenkliche Blick die Tür offen gelassen, dass Josh Ja. doch wieder zur lichten Seite des Rings Genau. turnt. Ne? Ja, dann auch wieder Backstage. Jordan Grace trifft auf Mascha Slamovic. Die beiden unterhalten sich natürlich. Dann, da Mascha jetzt natürlich den großen Reveal gebracht hat, dass sie doch Englisch kann. Und da hält man sich und zeigt sich auch gegenseitig respektvoll. Wir wissen ja, da gab es ja in der Vergangenheit auch eine große Fehde. Und dann steht man plötzlich an der Tür der Hardy Boys. Na, die kommen auch raus und Mascha ist wie so ein kleiner Fan. Oh, ich bin, ach, das ist so toll. Ich darf mit meinen Genau. Kindheitshelden gemeinsam antreten, dass ich das noch erleben darf. Und dann zeigt sie auf ihrem Handy ein Foto. Die kleine Mascha, irgendwie, ja, was wird sie da alt gewesen sein? 15, 16, würde ich mal so schätzen, hat ein Foto mit Matt Hardy damals gemacht. Und das erinnert einen doch an die Geschichten wie zum Beispiel an AJ Lee als kleines Mädel auf dem Foto mit Lita auftaucht. Und noch irgendjemand hat das, glaube ich, auch gehabt. Den Namen fällt mir jetzt gerade nicht einfallen. Ja, und das war dann auch so ein bisschen aufgalopp zum Main Event dann nachher. Richtig. Ja, dann ein Tag Team Squash Match quasi. First Class, AJ Francis und Casey Navarro machen Sinner and Saint platt, die irgendwie auch nur Edeljobber sind. Ja. Mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen. Richtig. So, und dann das große Thema der Show war natürlich das Street Fight Match Santana gegen JDC. Und jetzt sehen wir Backstage Santana mit einem Baseballschläger, der mit Stacheldraht umwickelt ist. Und er hat ein düsteres Lächeln im Gesicht und erklärt, dass niemand verstehe, wie brutal die Welt sich anfühle. Und JDC würde heute zu spüren bekommen, aus was New Yorker Street Gangster gemacht sind. Ja, das ist auch mal eine Ansage. Na, also so sinngemäß. Genau. Ja, dann Matt Cardonas gelber Schein ist abgelaufen. Er muss jetzt tatsächlich antreten. Hätte man beinahe gedacht, Matt Cardona gegen Rhino endet in einem No Contest. Denn nach dem Match gehen die Lichter aus und als sie wieder angehen, verpasst PCO Cardona einen Chokeslam. will noch, dann noch ein PCO-Salt zeigen. Cardona rollt sich aber aus dem Ring und PCO landet stattdessen mit dem PCO-Salt auf dem Stachel, auf dem Stahlstuhl. Also ich frage mich echt, warum das Stahlstühle sein sollen. Ja, weiß ich, das mich glaubt auch. Doch echt keiner mehr. Ja, aber Steel Share klingt ja besser als Plastic Share. Okay. Na gut. Jedenfalls landet er da drauf und schlägt mit Hammer, schlägen weiter auf den Stuhl ein. Na okay, gut. Ja, warum, ja, ja, warum ja. Jetzt PCO mit dem Hammer auf den Stuhl einschlägt? Weil der hat das, der hat die Wut abgekriegt. Achso, okay. Ja. Also so stellvertretend. Alles klar. Genau. Ja, Tag Team Match. Die TNA Knockouts Tag Team Champions Spitfire verteidigen, das hatte ich ja vorhin schon angedeutet, ihre Titel erfolgreich gegen zwei Damen von NXT, die natürlich von Ariana Grace, Miss NXT, angekündigt werden. Und zwar waren das Carly Bright und Kendall Gray. Match hat keine 5 Minuten gedauert. Und wir werden die beiden wahrscheinlich auch nicht mehr so schnell wieder bei TNA sehen. Da gehe ich auch nicht von aus, richtig. Dann kommt das große Texas Deathmatch. Und hier, also, weil ich jetzt eben Street Fight gesagt habe, es war ein Texas Deathmatch. Und es war auch ein richtiges Texas Deathmatch, WWE. Und zwar sind nämlich die Regeln des Texas Deathmatches, heißen, wer seinen Gegner pinnt oder zur Aufgabe bringt, muss dann von ihm ablassen. Und dann gibt es noch einen Ten Count. Und erst wenn der Gepinnte oder der aufgegeben hat, dann nicht bis 10 wieder auf den Beinen ist, dann ist das Match vorbei. Genau. Oh boy, haben die beiden sich das gegeben. Ja. Die haben sich ein bisschen was auf die Fresse gehauen. Ja, eine gute Viertelstunde. Und da hat man gesehen, also JDC kann ja, wenn er will oder darf. Mhm. Na, hat am Ende aber nichts genutzt. Mike Santana hat gewonnen. Richtig, ja. Gut, ich hätte auch mit Mike Santana gerechnet, weil irgendwo baut man ihn aber noch ein bisschen auf. Und deswegen richtiger Gewinner hier. Und ja, wer es mag und auch sowas steht, ne, das ist auf jeden Fall sehenswert. Genau, ja. Müssen wir jetzt mal schauen, wie es für Mike weitergeht. Ich sehe ihn ja auch über kurz oder lang im Main Event Picture. Ja, definitiv. Und wer auch im Main Event Picture auftritt, und das schon länger, ist der gute Joe Hendry. Der kommt jetzt nämlich raus und spricht erstmal so ein bisschen über seine bisherige Zeit bei TNA und dass sein Sieg gegen Josh Alexander bei Victory Road doch Kehrtwende, ein Turning Point für ihn war und er jetzt endlich seinen großen Traum, den er ja damals schon hatte, als er das erste Mal bei TNA oder damals noch Impact war, gehabt hat, er will endlich World Champion werden. Mhm. Fand jemand anders gar nicht so toll, nämlich der Heavy Metal Rebel und selbsternannte King of TNA, nämlich Frankie Kazarian, kommt raus und redet geistigen Dünnpfiff. Und naja, am Ende treten die beiden jetzt vor Bound for Glory gegeneinander an. Mhm. Und klären, wer denn Nick Nemeth bei Bound for Glory um das große Gold herausfordern darf. Richtig. Und wenn wir Glück haben und alles so wie wir uns das hier wünschen, dann steht vielleicht ein gewisser Joe Hendry im Main Event von Bound for Glory. Kann endlich World Champion werden. Und ja, ich hoffe, dann ist es soweit. We believe immer. Und wenn wir jetzt mal, wenn ihr euch mal die anderen Podcasts so anhört, im Speziellen den WWE-Podcast von Andy und Chris, auch die belieben mittlerweile. Also ja. Das Movement, was wir hier in Deutschland haben, es läuft. Und in diesem Podcast. In diesem Podcast. Ja, ganz genau. Genau. So, der Champion lässt sich aber auch noch blicken. Ja, und sagt erstmal zu Kazarian, halt die Klappe. Wendet sich dann an Joe, zollt ihm Respekt. Man könne von ihm Großes erwarten, aber bei Bound for Glory wird er den Titel nicht gewinnen. Und dann meckert Frankie weiter. Und wie ich ja eben schon sagte, jetzt gibt es ein Number One Contenders Match, wenn man es so nennen möchte. Das wurde natürlich von Santino dann verkündet, der auch noch auftauchte. Ja, und damit ging dann die Show auch off-air, dass wir Joe gegen Frankie sehen und der Sieger dann gegen Nick im Main Event von Bound for Glory antreten wird. Richtig. Richtig, richtig. Aber ich, wie So. gesagt, ich hoffe, es klappt. Ich hoffe, es Ach klappt. Ich nee, hoffe. die Show ging ja noch nicht auf R. Ja, nein, Ich nein, bin nein. ja Panne. Wir haben ja noch ein Match. Ein Match haben wir noch. Genau. So, das Match, Six-Person-Tag-Team-Match, ja, Masha und die Hardys gewinnen gegen das System. Nachdem dann Jeff eine Swanton-Bomb zeigt und Matt dann den Pin abstaubt. Genau. So, nun ist die Show aber wirklich zu Jetzt Ende. ist die FIFA vorbei, ja? Das war das Ende der Show. Ja, wie hat dir die Weekly gefallen? Oh, gut. War eine interessante Weekly, auf jeden Fall. Einiges an Stories vorangebracht. Und wie es jetzt aussieht, geht man ja jetzt endlich den Weg mit Joe Hendry. Also, wie gesagt, TNA wäre auch ziemlich blöd, wenn sie nicht auf ihn setzen würden, durch die erlangte Bekanntheit in den letzten Wochen. Und ja, ich hoffe, man geht jetzt wirklich bis Bound for Glory und dann wird er der neue TNA World Champion. Und Mascha ist endlich Face und darf Englisch sprechen. Ja, siehst du, das ist doch Ja. das, was du über die ganze Zeit immer gesagt hast, Genau. warum spricht sie eigentlich in Dani Englisch und dann immer nur Russisch und in alle anderen Naja. über Englisch? Das ist jetzt vorbei. Naja, wobei sie in den in Indies, also so GCW und so oder Wrestling Revolver, sich jetzt auch nicht immer nur faceig angestellt hat. Also ich hätte jetzt das Englisch jetzt nicht zwangsläufig an die gute Gesinnung Ja, oder freundliche Gesinnung genau. geknüpft. Ja, das Aber stimmt. es ist jetzt so und wir sind mal gespannt, wie es mit ihr weitergeht und vielleicht darf sie dann auch endlich mal den großen Titel irgendwann gewinnen. Hoffentlich. Das würde ich ihr auch sehr wünschen, tatsächlich. Ja, ich meine, ich habe sie damals schon gewünscht, dass man sie dahingehend aufgebaut hat und das dann noch nicht gemacht hat. Ja, aber ich sage mal, wenn Jordynne Grace irgendwann vielleicht noch in den nächsten Monaten TNA verlassen sollte, um Richtung WWE oder so zu gehen, dann hätte man da ja auf jeden Fall jemanden, den man jetzt in der Hinterhand aufbauen könnte. Naja, zum Beispiel, wenn Rosemary ihr den Titel bei Bound for Glory abnehmen sollte, dann könnte man ja theoretisch Masha gegen Rosemary aufbauen. Zum Beispiel. Na, das wäre ja auch interessant. Ja, vielleicht verteilt sie dann ja wieder Umschläge mit Fotos. Ja, stimmt. Na, so hat das Ganze ja damals angefangen mit Genau. großen roten Nix und so. Ja. Ja, damit sind wir jetzt mit unserem kleinen Roundup der letzten Wochen, Monate vorbei. Ja. Wir müssen jetzt mal schauen. Also nächste Sendung wird es gewiss zu Bound for Glory geben. Ich Ja, meine, das ist der ich denke große mal, da Event. machen wir auch mal wieder ein Preview zu und so, da werden wir uns dann noch was finden. Genau, ne, da können wir ja in der Preview dann auch ein bisschen jetzt auf die Weeklies eingehen. Genau. Jetzt nicht en Detail, so wie wir es jetzt mit dieser gemacht haben, sondern so anhand der Matches, die dann für die Bound for Glory Card schon feststehen, so die Genau. Ereignisse der seit Victory Road nochmal aufzeigen. Ja, und dann die große Bound for Glory Ja. Review. Und danach werden wir es vielleicht dann zukünftig immer so halten. Genau. Ja, da sind Ja, Pre. Pre genau, wir schauen einfach, wie es passt bei uns und Genau. Also auf je auf. möchte natürlich den Zuhörern auch möglichst viel Content bieten, aber wie gesagt, bei beiden oder auch immer ein bisschen zeitliche Frage. Deswegen, ja, schauen wir mal, wie es bei uns beiden passt und dann, aber für so einen großen Pay-Per-View wie Bound for Glory, da werden wir natürlich ein bisschen präsenter sein, als wir das in den letzten Wochen waren. Definitiv. Ja, wie gesagt, es ist halt immer ein bisschen ein kleines Problem, wenn man sowas nur zu zweit macht, eine Liga bespaßt. Da ist natürlich zum Beispiel bei AEW, da sind wir zu viert. Ja, und da kann man dann, wenn mal einer nicht kann, dann auch fragen, hier, hey, kannst du einspringen? Na, und ja, es ist, wie es ist, aber wir werden uns unser TNA nicht verleiten lassen und euch Genau. auch weiterhin zukünftig guten Content zu bieten versuchen und hoffen, dass das euch Spaß macht, genauso wie alle anderen Podcast-Formate auf wrestling-infos.de. Und das, was unsere schreibenden Kollegen so an News und Showberichten zusammenschreiben, auch wenn sie da aus 8 Leuten mal 6 machen. Ne? Tja, Ja, kurzzeitig verlernt, wie man zählt. ja. Genau. Ja, dann bleibt mir nur noch, euch noch eine schöne neue Woche zu wünschen. Hoffe, ihr habt viel Spaß. Genießt die letzten Sonnenstrahlen. Der Herbst wird kommen. Und überlasse dir auf jeden Fall die letzten Worte und sage auf Wieder, tschüss. Danke, Thorsten. Und ja, schöne Grüße auch von mir. Schön, dass ihr dabei wart. Mal wieder, endlich wieder eine neue Folge des Six-Sided Talks. Und wir hören uns dann wieder auf der Road to Bound for Glory, auf der direkten Road to Bound for Glory. Und ich wünsche allen Hörern und allen Lesern von Wrestling Infos eine wunderschöne Woche. Macht's gut. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.